Alright. Okay, cool. Schön, dass die Leute da sind, die da sind. Zu diesem Teach-in, zum Bonapartismus und der Diktatur des Proletariats. Ich würde vielleicht mal kurz vorweg was sagen zu Platypus. Ist eine Organisation, die im Dezember 2006 entstanden ist und quasi ja, Lesekreise, Podiumsdiskussionen und Research im Grunde genommen, die auf die Probleme und Aufgaben der, ja, die wir übernommen haben von der alten Linken, also 20er bis 30er Jahre, neuen Linken, 60er bis 70er Jahre und postpolitischen Linken 80er bis 90er Jahre übernommen haben, um die Frage zu stellen, was Möglichkeiten für emanzipatorische linke Politik heute sind. Wenn ihr mehr über Platypus herausfinden wollt, könnt ihr die Website besuchen, platypus1917.org. Wir haben außerdem einen regelmäßigen Podcast, der heißt Shit Platypus Says. Den gibt es sowohl auf SoundCloud als auch auf Apple Podcasts. Darüber hinaus haben wir eine monatliche Platypus Review-Ausgabe. Das ist im Grunde genommen so ein Open Submission Journal. Das heißt, wenn ihr selber was veröffentlichen wollt, einen Artikel zur Linken insgesamt oder eine Position oder ähnliches, dann könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten. Es gibt auch eine deutsche Ausgabe des Platypus Review, die kommt nur viermal im Jahr raus. Auch da ist es möglich, quasi mit uns in Kontakt zu treten. Das hier ist quasi eine Veranstaltung, die über das Leipzig-Chapter, also Platypus Leipzig, organisiert worden ist. Auch wir haben einen regelmäßigen Lesekreis, der ist immer dienstags um 7 und in noch unregelmäßigen, aber bald regelmäßigeren Abständen sogenannte Coffee Breaks. Das passiert derzeit alles auf Zoom wegen der Coronavirus-Pandemie. Wenn ihr mehr Informationen über diese Aktivitäten, die derzeit online stattfinden, haben wollt, ist es ebenfalls möglich, auf der Website zu schauen. Also es gibt auch andere Chapter und mehrere englischsprachige Lesekreise sowie auch mehrere deutschsprachige Lesekreise zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Das bedeutet, ne, weil es eben online ist, kann man auch an anderen Chaptern teilnehmen. Da wäre platypus1917.org/virtual the place to go. Ihr könnt aber auch einfach uns hier eine Nachricht schreiben oder am besten mir einfach in dem Chat mit eurer E-Mail-Adresse. Dann packe ich euch auf den Verteiler, sowohl den Leipziger Verteiler als auch den Verteiler so Platypus Deutschland. Und da werdet ihr dann quasi direkt informiert über unsere Aktivitäten hier, sprich Lesekreis, Podiumsdiskussion etc. pp. Also dieses Event wird aufgenommen werden. Das heißt, wenn ihr Fragen stellen wollt, dann solltet ihr darauf gefasst sein, dass es aufgenommen werden wird. Es wird höchstwahrscheinlich als Audiodatei zumindest auf archive.org landen. Fragen, genau, würden wir am Ende machen. Das heißt, es wird erst eine Präsentation geben von Florian und Clint und dann gerne danach in die Diskussion übergehen. Da könnt ihr dann entweder in die Chatbox schreiben oder einfach euch selbst entmuten und eure Fragen stellen. Dann würde ich noch darauf verweisen, wir haben noch einen anderen Teach-in heute, der ist um 19 Uhr zum Thema Reform, Revolution, Resistance. Da seid ihr auch alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wir würden uns freuen über zahlreiche Teilnahme. Und genau, das war, glaube ich, alles von meiner Seite. Und dann würde ich das Wort an der Stelle mal an Florian und Clint übergeben. Vielen Dank, Henry. Also Flo und ich, wir haben einen kurzen Vortrag vorbereitet. Ja, also Bonapartismus ist ein Begriff, den also nicht ganz breit bekannt ist, aber also je mehr man sich mit der Geschichte der Linke und dem Marxismus kommt es vor, und wir wollen quasi eine Erläuterung dazu geben, was der Begriff war und wie es heute träglich und genutzt ist von der Linke, von Seite der Linke aus. Okay. Wir alle haben mehr oder weniger bereitwillig die derzeit umkämpften Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten verfolgt. Jede Seite hat der jeweils anderen Seite mit einer gewissen Plausibilität vorgeworfen, die Demokratie zu untergraben. Die Demokraten können nicht ertragen, dass Trump sich nicht innerhalb der etablierten Regeln des Kongressstillstands bewegt, die die Ära des Neoliberalismus mehr oder weniger geprägt haben, und haben erklärt, dass Trump die Wahl illegal kippen will. Trump gibt immer wieder zurück, was man auf ihn wirft. Die Geheimdienste, die Mainstream-Presse, die Big Tech und das Zentrum beider Regierungsparteien haben felsenfest vor, seine Präsidentschaft und seine Wähler aus der Geschichte zu verdrängen und ihren Einfluss auf die amerikanische Demokratie wasserdicht zusammenzuschweißen. Es ist dieser politische Wettbewerb, dieser gesellschaftlich-materielle Interessenkonflikt, der sich durch diesen Konflikt beendet, der im Mittelpunkt ihrer Anschuldigungen und Behauptungen der abstrakten Demokratie steht. Hinter Russiagate und den Mail-in-Ballots, die sowohl in Bezug auf materielle Tatsache und Falschheit vor dem Court of Law und dem Court of Public Opinion bestritten wurden, steht diese politische Frage. Politisch konnte der Neoliberalismus nicht einfach weitermachen, aber es bedürfte eines Bonaparte, um dieses Bedürfnis nach Veränderung punktuell zu stellen. Das ist eine zentrale Sache, die wir heute vor Augen führen wollen. Die abstrakte Frage der Demokratie ist selbst sozial und dieser sozial-materielle Konflikt ist selbst historisch. Es gibt keine formale Demokratie im Abstrakten. Sie ist immer materiell durch widerstreitende soziale Interessen vermittelt. Weiterhin ist die Forderung nach Demokratie selber historisch. Sie entstand als die politische Lösung zu einer sozialen Frage. Diese soziale Frage war die industrielle Revolution. Massendemokratie ist als direkte Antwort auf der industriellen Revolution entstanden. Massendemokratie als die formale Beteiligung aller verschiedenen sozialen Interessen an der exekutiven Staatsmacht ist weniger die Selbstgesetzgebung der Gesellschaft als vielmehr die zunehmend autonome Verdinglichung dieser exekutiven Staatsmacht selbst. Das ist die Figur des Bonaparte. Marx bezeichnet die Massendemokratie der industriellen Krise der bürgerlichen Gesellschaft daher als Bonapartismus. Wir kennen alle den ersten Bonaparte, Napoleon Bonaparte, der die französische Revolution den ganzen Weg nach Indien treiben wollte. Für Marx war die Notwendigkeit seiner Diktatur tragisch. Was wir hier im Blick haben, ist der zweite Bonaparte, Louis Bonaparte, der im Laufe der industriellen Revolution eine Art Diktatur errichtete, die des zweiten Imperiums, deren Notwendigkeit Marx nicht als tragisch, sondern als Farce empfindet. Hier ist der Punkt. Die Demokratische Republik mit allgemeinem Wahlrecht, die Bürgerliche Republik, wurde etabliert aufgrund der Verdrängung und Niederschlagung der sozialen Frage, der sozialen Republik. Infolge der ersten wahrhaft globalen, tatsächlich kapitalistischen Wirtschaftskrise in den 40er Jahren, 1840er, wurde der bürgerliche König Louis-Philippe im Februar 1848 von fast allen Schichten der Pariser Gesellschaft entmachtet. Diejenigen Arbeiter, die gerade ihre Jobs verloren und für die keine Jobs mehr zur Verfügung gestanden hatten, forderten die Lösung der sozialen Frage, die Frage des Rechts auf Arbeit und der sozialen Realität der Arbeitslosigkeit. Aus diesem Grund werden Nationalwerkstätten eingerichtet. Diese staatliche Unterstützung durch Nationalwerkstätten stieß weder bei den Banken noch bei der erwerbstätigen Arbeiterschaft auf große Besteigerung. Nachdem diese Werkstätten geschlossen wurden, gingen die arbeitenden Massen auf die Straßen, Barrikaden wurden errichtet und schließlich wird die soziale Frage durch die Vereinigung aller anderen Pariser Eigentumsbesitzer gelöst. In den 5 Tagen des Aufstands werden die aufbegehrenden Arbeiter massakriert. Nun herrscht Ordnung in Paris. Die geschichtliche Wendung beginnt. Das allgemeine Wahlrecht wird ausgerufen. Im Dezember werden tatsächlich allgemeine Wahlen abgehalten. Die politische Klasse, die Verwalter der bürgerlichen Ordnung, erwarteten, dass der konstitutionelle Republikaner Cavaignac, der das Militärkommando des Juni-Massakers durchgeführt hatte, die Wahl gewinnen würde. Allerdings betritt eine neue Figur der historischen Bühne. Louis Bonaparte, der Neffe Napoleons, ein Blinder. Überraschenderweise gewinnt er die Wahl. Seine Wählerbasis waren die Bauern und die Lumpenmasen in Paris und in anderen Städten. Die politische Klasse, die Abgeordneten der Nationalversammlung, erkannten schnell ihren Fehler und waren daher bestrebt, das allgemeine Wahlrecht für die nächste Wahl wieder zu beschneiden. Daraufhin wird Louis Bonaparte die Nationale Versammlung im Namen der demokratischen Revolution auflösen lassen und sich selbst zum Imperator erklären. Das Juni-Massaker, das allgemeine Wahlrecht und dessen Lösung in das Second Empire markiert für Marx eine profunde Regression der bürgerlichen Revolution und eine neue Art von moderner Politik, die aus der industriellen Revolution resultiert und ihren sozialen bürgerlichen Aspekt verdrängt. Florian wird jetzt Marxes Begriff von Bonapartismus erläutern. Aber zunächst soll noch angemerkt werden, dass dieses historische Phänomen des Bonapartismus auch Palmerston und Disraeli in Großbritannien, Bismarck in Deutschland, Jackson und Lincoln in den Frankenstaaten, den neuen Zarismus und Panslavismus in Russland und auch die Meiji Restoration in Japan einschließt. Also wir handeln uns mit einem tatsächlichen welthistorischen Phänomenen, also was wir gleich erläutern werden. Karl Kautsky schreibt diesbezüglich: Dazu kam, dass die Besieger der Revolution durch die Logik der Tatsachen getrieben wurden, selbst revolutionär aufzutreten und das Werk der Revolution von 1848 fortzusetzen. Um von Frankreich die Revolution fernzuhalten, war der dritte Napoleon genötigt, das alte Russland umzuwerfen und dessen Beherrscher zu zwingen, die Leibeigenschaft aufzuheben. Er war genötigt, Italien zu einigen und den österreichischen Absolutismus ins Wanken zu bringen. Bismarck vollendete den Umsturz des österreichischen Absolutismus, entthronte einige deutsche Heere, brachte Frankreich die Republik und Deutschland das allgemeine Stimmrecht und bis zu einem gewissen Grad die Einheit. Flo? Ja, vielen Dank, Clint. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Clint und ich, wir haben das in zwei Teile geteilt, unser Teaching. Ich werde jetzt eher den Bonapartismus-Begriff auf einer logisch-abstrakten Ebene abhandeln und Clint wird die volle konkrete Ebene betrachten. Bevor ich darlege, was im marxistischen Sinne unter Bonapartismus zu verstehen ist, möchte ich zunächst erläutern, was wir nicht darunter verstehen. Das scheint mir auch deshalb notwendig zu sein, weil der Bonapartismus in den vergangenen Jahren doch einiges an Beachtung erfahren hat. Und das geht gar nicht schlecht, versteht man nicht gut. Es ist hörbar. Okay. Ja, ich würde sagen, wenn du jetzt kein Mikro direkt zur Verfügung hast, dann mach einfach weiter. Also die Soundqualität ist nicht top, aber ist okay. Ja, der Begriff des Bonapartismus hat lange Zeit ein Schattendasein zu fristen gehabt. Aber nach der Wahl Trumps, speziell nach der Wahl Trumps und auch generell aufgrund des zunehmenden Autoritarismus und Rechtspopulismus wurde dann allerdings wieder in den vergangenen Jahren häufiger auf den Begriff des Bonapartismus hingewiesen. Beispielsweise hat Micha Brundig 2017 in der Zeit ein Text mit dem Titel Der 18. Primär des Donald Trump veröffentlicht und wollte damit den Bonapartismus-Begriff spezifisch auf Trump anwenden. Genauso erschien im Pietz Verlag 2018 ein Buch mit dem Titel Die neuen Bonapartisten mit Marx den Aufstieg von Trump und Co. verstehen, in dem der Bonapartismus-Begriff eben auch spezifisch in Bezug auf den weltweit erstarkenden Autoritarismus angewandt wurde. Wir können jetzt noch eine Vielzahl weiterer Beispiele anbringen, die in den letzten Jahren Bonapartismus im Zusammenhang mit dem Autoritarismus wiederentdeckt haben. Ich werde es erstmal dabei belassen. Wenn wir im Folgenden von Bonapartismus sprechen, beziehen wir uns explizit auf ein anderes Verständnis. Das heißt, anders als Liberale und so manche vermeintlich marxistischen Ansätze, die Bonapartismus als einen sozialwissenschaftlichen Idealtypus fassen, verstehen wir unter Bonapartismus eben nicht einen bloß spezifischen Regimetyp. Uns geht es auch nicht so sehr um spezifische Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale eines Bonaparte, genauso wenig wie um Einstellungen, Positionen oder spezifische staatliche Policies. Unser Verständnis von Bonapartismus basiert also nicht auf den heute weit verbreiteten liberalen Vorstellungen, die ihn aus der Zunahme von Nationalismus oder Populismus herleiten. Und damit sei jetzt nicht gesagt, dass diese Ansätze einfach falsch seien oder ihnen keinerlei Plausibilität zukomme. Was ich allerdings behaupten würde, ist, dass diesen Ansätzen kein marxistisches Verständnis von Bonapartismus zugrunde liegt, dass sie eher dafür sorgen, die sich an Sozialisten stellende Aufgabe noch zu obskurantieren. Was man im marxistischen Sinne unter Bonapartismus verstehen kann, werde ich dann jetzt nicht darzulegen. Wir begreifen Bonapartismus als einen allgemeinen Trend, als eine allgemeine historische Eigenschaft der liberalen Demokratie, als ein notwendiges Symptom des Selbstwiderspruchs der bürgerlichen Gesellschaft im Kapitalismus. Die zur Selbstregulation unfähig gewordene bürgerliche Gesellschaft bedarf zum Zweck ihrer Aufrechterhaltung eines sich selbstständigen bonapartistischen Staates, der sich über und gegen die Gesellschaft stellt. Um Gänze verständlich machen zu können, inwiefern Bonapartismus unter kapitalistischen Bedingungen ein notwendiges, ein allgemeines und ein permanentes Phänomen ist, wäre es durchaus sinnvoll, einen kleinen Exkurs einzulegen und darzulegen, was bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus ist, beziehungsweise inwiefern Kapitalismus der Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft ist. Das jetzt auszuführen, würde allerdings zu zeitlichen Problemen führen, weshalb ich darauf verzichten muss. Ich verweise aber auf das Teaching von Henry und Max, das ich vorgestern gehalten habe, über die Kritik der politischen Ökonomie. Den Audiomitschnitt finden Sie auch bei archive.org. Und außerdem jetzt bei der Gelegenheit nochmal auf unseren Lesekreis verweisen, wo wir das alles in diesem Semester dann detailliert durchschauen werden. Oder eben auch die Diskussion im Anschluss an unseren Vortrag. Zur Frage des Kapitalismus an dieser Stelle nur so viel. Im Zuge der industriellen Revolution tritt die bürgerliche Gesellschaft in einen Widerspruch mit sich selbst. Der zunehmende Einsatz von Maschinerie und das Primat des General Social Impact implizieren einen Prozess der permanenten Selbstunterminierung des Werts der Arbeitskraft. Es ist nicht mehr der Fall, wie von den radikalen bürgerlichen Denkern noch angenommen, insbesondere von Smith, dass die Expansion der Arbeit, die Zunahme der Produktivität zu mehr Jobs oder zu mehr Freizeit führen würde. Vielmehr betrifft im Kapitalismus Arbeitslosigkeit als ein vor dem Kapitalismus nicht denkbares Phänomen in der Welt. Arbeitszeit als Maßstab des Werts wurde inadäquat. Es entsteht ein Widerspruch zwischen bürgerlichen Produktionsverhältnissen und den industriellen Produktivkräften. Was im Konzept der bürgerlichen Gesellschaft einst ein produktiver dialektischer Prozess war, wurde im Kapitalismus zu einem Prozess der Desintegration. Man könnte sagen, bürgerliche Dialektik ist selbstverständlich geworden. Kommen wir aber wieder zurück zum Begriff des Bonapartismus. Wir verstehen Bonapartismus als notwendigen Ausdruck der Krise der bürgerlichen Gesellschaft unter den Bedingungen der industriellen Revolution. Der sich selbst unterminierende Wert der Arbeitskraft, Desintegration des dritten Standes, die permanente Erzeugung einer Surplusbevölkerung und somit Arbeitslosigkeit als immanentes Phänomen. All das impliziert die zunehmende Unfähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft, sich eigenständig, das heißt vermittelt und vermittelt über Marktbeziehungen zu regulieren. Um bürgerliche Verhältnisse perpetuieren zu können, bedarf es also eines verselbstständigten Staates, der über und gegen die Gesellschaft sich stellt, und dadurch das Management der selbstwiderspruchlich gewordenen Verhältnisse übernimmt. Dann gehen wir nochmal zurück auf das Jahr 1848, auf das Jahr der Springtime of Bonapartism. Es ging darum, die gesellschaftlich bereits vollzogene bürgerliche Revolution weitertreiben und vollenden zu können, benötigte die Bourgeoisie die politische Macht. Dabei musste sie jedoch nicht nur gegen die feudalen Kräfte der Vergangenheit kämpfen, sondern sah sich ebenso mit einer neuen Bedrohung, einer Bedrohung der Zukunft konfrontiert, nämlich dem Proletariat mit seiner Forderung nach einer sozialen Republik. Aufgrund der innerlich starken Gespaltenheit der Bourgeoisie konnte sich eine gemeinsame politische Herrschaft nur im Rahmen einer bürgerlichen Republik ausüben. Das heißt, sie musste auf die demokratische Revolution abzielen. Nach 1848 allerdings musste Demokratie in Form der Revolte des Standes in Bedrängnis geraten, da die vom Proletariat vertretenen Forderungen nach sozialer Demokratie zur Gefahr für die Bourgeoisie wurden. Und diese Forderungen, die den Zweck der Lösung der sozialen Frage verfolgen, deuten über die bürgerlichen Produktionsformen hinaus. Die demokratische Revolution wurde im Kapitalismus nicht einfach korrumpiert oder degradiert, sondern erwies sich vielmehr als selbstwidersprüchlich. Wir können sagen, dass die Bourgeoisie zur politischen Machtausübung nicht länger und das Proletariat noch nicht in der Lage war. Das Proletariat war zu schwach, war ohne Organisation, ohne Erfahrung und Wissen. Die kapitalistische Entwicklung war weit genug fortgeschritten, um die Abschaffung der feudalen Verhältnisse notwendig zu machen, aber noch nicht weit genug, um die Arbeiterklasse als die entscheidende politische Kraft hervortreten zu lassen. Die demokratischen Revolutionen von 1848 kamen, kurz gesagt, einerseits zu früh, andererseits zu spät. Denn die Bourgeoisie ist nicht länger vermag, die Unzufriedenheiten und Konflikte unter ihrer eigenen Führung zu kontrollieren, so bedarf es zum Zwecke ihrer eigenen Selbsterhaltung als Klasse eben des Verzichts auf direkte politische Macht, die in exekutive Hände abgegeben wird. Wir können Bonapartismus also als die historische Bedingung verstehen, unter der die Bourgeoisie nicht mehr, das Proletariat noch nicht fähig ist, die moderne Gesellschaft des Kapitalismus politisch zu führen. Und dieses Vakuum stößt dann der bonapartistische Staat, der das Management über die in unversöhnliche Klassensätze gespaltene und zur Selbstregulation unfähig gewordene bürgerliche Gesellschaft übernehmen muss. Er muss es. Es geht dabei also nicht so sehr um eine wie auch immer geartete Verschwörung von Seiten bürokratischer Kräfte oder dergleichen. Der bonapartistische Staat ist vielmehr Ausdruck einer historischen Notwendigkeit. Er sollte verstanden werden als eine an den Staat zu stellende historische Aufgabe, nämlich als unabdingbare, konstitutive Reproduktionsinstanz, der in einen Selbstwiderspruch geratenen gesellschaftlichen Verhältnisse zu fungieren. Wenn Marx Bonapartismus als Diktatur der Bourgeoisie bezeichnet, so macht er das nicht im Sinne der Herrschaft der Kapitalisten, sondern vielmehr im Hinblick eben auf dem Staat sich stellende Notwendigkeit, politische Notwendigkeit, eben die Organisation des Kapitalismus auf einer bürgerlichen Basis fortzusetzen. Es ist insofern eine Diktatur der Bourgeoisie, als der bonapartistische Staat die Aufgabe übernimmt, die die Bourgeoisie nicht mehr auszuführen vermag. Er vertritt die Klasseninteressen der Bourgeoisie als Ganzes, hat aber dennoch einen gewissen Grad an Autonomie. So muss sich der Staat auch oft gegen die unmittelbaren Interessen und den Willen der Bourgeoisie richten. Er dient den langfristigen Interessen des Kapitalismus. In erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, wird mit Bonapartismus die exekutive Gewalt, die Ausdehnung der exekutiven Gewalt im Hinblick auf die über die Gesellschaft herrschenden Special Bodies of Armed Men gemeint. Es geht darum, dass eine Verselbstständigung des Staates sich vollzieht, dass sich derselbe über und gegen die Gesellschaft stellt. Genau, in der bürgerlichen Gesellschaft war der Staat noch konzipiert als eine Gesellschaft dienendes Mittel mit untergeordneten Funktionen. Im Zuge der Krise der bürgerlichen Gesellschaft verselbstständigte er sich allerdings und übernahm die Leitung über die Konflikte zerrissene Gesellschaft. Engels sagt bezüglich des Staates, Zitat, er ist ein Produkt der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe. Er ist das Eingeständnis, dass diese Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosen Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der Ordnung halten soll. Und diese mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat. Laut Marx entsteht der Staat aus der Gesellschaft zum Zwecke des Managements eines Widerspruchs in der Gesellschaft. Nämlich, dass Gesellschaft unter den Bedingungen der Industrie nicht mehr in der Lage ist, sich eigenständig zu regulieren. Infolge der gescheiterten Revolutionen von 1848 stellte Marx fest, dass eben jene Erhebung der exekutiven Macht den Zweck verfolgt, die Auswirkungen der Krise der bürgerlichen Gesellschaft bloß zu managen und nicht diesen Widerspruch zu überwinden, nicht aufzunehmen. Demnach ist der Staat für den Marxismus keine neutrale, dem demokratischen Wohl dienende Kraft, sondern ein negativer Ausdruck des industriellen Selbstwiderspruchs der bürgerlichen Gesellschaft. Wie bereits erwähnt, liegt das darin begründet, dass der Wert der Arbeit als Maßstab gesellschaftlichen Wohlstands in Anbetracht der bereits erzeugten industriellen Politik dafür inadäquat geworden ist, mitsamt all seinen Auswirkungen. Der Staat erfüllt die Aufgabe des Managements dieses Widerspruchs und wird dabei zunehmend mächtiger und unabhängiger. Wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen, genauso wie Polizei, Gefängnisse und so weiter, sind derselbe Mechanismus für das Management der Surplusbevölkerung. Ja, wichtig ist nochmal zu betonen, dass der Bonapartismus veranlasst wird von der tatsächlichen Notwendigkeit, die Krise des Kapitalismus politisch zu regulieren. Da ist der politische Vermittler. Ich möchte jetzt noch auf einige symptomatische Aspekte eingehen, die mit dem Phänomen des Bonapartismus eng verbunden sind. Zunächst, dass Parteien, wie wir sie heute kennen, bestimmte Formen der Politik sind, ist ein Post-1848-Phänomen. Es ist wichtig, hier auf den Unterschied der Parteienpolitik ab 1848 im Vergleich zu den vorherigen Formen hinzuweisen. Im klassisch-liberalen Sinne erfüllten Parteien Funktion eines bloßen Interessenzusammenschlusses, der ein spezifisches Anliegen verfolgt und der danach trachtet, sich nach der Erfüllung dieses Anliegens wieder aufzulösen, das heißt, sich selbst überflüssig zu machen. Heute stellt sich das selbstverständlich ganz anders dar. Parteien sind heutzutage gewissermaßen zum Selbstzweck geworden. Es geht nunmehr einzig darum, eine möglichst hohe Stimmenzahl auf die eigene Partei zu versammeln, um sie in die Position zu bringen, die bonapartistische Aufgabe des Staates, das heißt das Management der gesellschaftlichen Widersprüche, übernehmen zu können. Zu diesem Zwecke kristallisierte sich eine auf Massen ausgerichtete Politik heraus, dass die öffentliche Meinung gewinnt an Gewicht. Daher ist es auch nebenbei bemerkt wenig verwunderlich, dass Phänomene wie populistische Demagogie zu einem ständigen und gerne gewählten Mittel der politischen Auseinandersetzung wurde. Symptomatisch für diesen Funktionswandel der politischen Parteien ist beispielsweise auch der Umstand, dass Politik heutzutage zu beruflichen Karrierezwecken dient. Also Engels hat das zuerst in den USA entdeckt, dass sich da dieser Funktionswandel der Parteien zuerst vollzogen hat. Man könnte aber auch die Oligarchisierung von Parteien nennen und die Herausbildung einer sogenannten politischen Kaste oder politischen Klasse. Könnten Parteien festhalten, dass sie unter den Bedingungen des Selbstwiderspruchs der bürgerlichen Gesellschaft den Charakter von auf den bloßen Selbsterhalt ausgerichteten Rackets angenommen haben. Ich möchte außerdem noch auf Demokratie zu sprechen kommen. Von ihr haben wir heute ein fundamental anderes Verständnis als noch die radikalen bürgerlichen Denker, die keine Apologeten der Demokratie waren, sondern in ihr vielmehr etwas Schädliches sahen. Warum war Demokratie für sie problematisch? Zunächst ihr zentrales Ziel war Freiheit. Sie zielten ab auf Freiheit, die durch den universalen gesellschaftlichen Austausch von Arbeit überhaupt erst sich konstituiert. Freiheit verstanden auch als über ihr eigenes Leben bestimmende Individuen. Deshalb sollen Einschränkungen der Selbstbestimmung verhindert werden. Und zwar nicht nur Einschränkungen durch einen König, sondern eben auch durch den Mob. Die Ablehnung der Demokratie von Seiten der bürgerlichen Radikalen hatte also insofern einen rationalen Kern, als die Tyrannei der Mehrheit genauso problematisch wie die Selbstbestimmung der Einzelnen werden kann, genauso Freiheit intervenieren kann wie die Tyrannei eines Königs. Wenn die Jakobiner nach Demokratie streben, dann geht es ihnen um individuelle und kollektive Selbstbestimmung. Allen soll die Möglichkeit eingeräumt werden, zur Partizipation am freien gesellschaftlichen Austausch fähig zu werden. Mittels Verfassung sollten freie gesellschaftliche Assoziationen garantiert werden, um die freiwilligen Vertragsschließungen der Einzelnen zu ermöglichen. Die Idee war eine politische Ordnung, die es unabhängig von Rang oder Stellung ermöglichen würde, dass man seinen Lebensweg selbst bestimmen kann und einige basale Rechte erhält, die weder von einem König noch von der Mehrheit beschnitten werden können. Das heißt, der Staat als Form des Zwangs sollte sollte für die Jakobiner absterben. Was sich im 19. Jahrhundert dann stattdessen eben im Zuge der Krise der bürgerlichen Gesellschaft vollzieht, ist die Rückkehr des Staates als zentrale Instanz. Das heißt, das Phänomen des Bonapartismus. In der modernen Demokratie geht es nun nicht mehr, wie beispielsweise bei den Jakobinern, um den Ausbau von, nennen wir, qualitativer Demokratie. Das heißt, etwas, das dem Zweck der Entfaltung individueller und kollektiver Selbstbestimmung dient, der Expansion der bürgerlichen Arbeitsverhältnisse dient. Vielmehr geht es nach 1840 um, wie man das nennen kann, quantitative Demokratie, was nichts anderes bedeutet als demokratisierter Bonapartismus. Das heißt, Wahlen alle 4 Jahre, um auszutüfteln, wer den autoritären Staat führen darf. Die Ausdehnung des Wahlrechts und die größeren Möglichkeiten der Partizipation bedeutet letztlich nichts anderes als die Erweiterung der Teilnehmer im bonapartistischen Staat. Es ist nichts anderes als die Demokratisierung des bonapartistischen Staats, nicht die Eliminierung dieses Staats und nicht das zu sich selbst kommen der Zivilgesellschaft. Möchte man den Demokratiebegriff heute retten, so nur verstanden als qualitative Kontrolle über das kollektive und individuelle Leben, was nicht auf das Wahlrecht reduziert werden sollte. Dass Demokratie überhaupt wieder eine solche wichtige Rolle spielt, ist Ausdruck des Kapitalismus und indiziert somit die Notwendigkeit des Staates. Das heißt dann auch Demokratie wieder auf den Plan gerufen wird. Die Demokratie sollte, die bürgerliche Gesellschaft sollte Demokratie längst überflüssig gemacht haben, die, wie Benjamin Constant es nennt, altertümliche Freiheit für die Politik konstitutiv war, sollte bereits abgelöst sein durch individuelle Freiheit. Marx schreibt diesbezüglich eben zur Judenfrage, Zitat, die Abschüttelung des politischen Jochs war zugleich die Abschüttelung der Bande, welche den egoistischen Geist der bürgerlichen Gesellschaft gefesselt hielt. Die politische Emanzipation war zugleich die Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft von der Politik, von dem Sein selbst eines allgemeinen Inhalts. Dass Politik und die Rolle der Demokratie bzw. des Staats wieder eine zentrale Bedeutung angenommen hat, resultiert, wie bereits mehrmals gesagt, aus dem Widerspruch der bürgerlichen Gesellschaft mit sich selbst. Diese Krise erfordert eine politische Lösung des Problems des Kapitalismus durch Erweiterung der Demokratie. In diesem Zusammenhang zielten die Forderungen zunehmend auf einen sozialen bzw. ökonomischen Inhalt ab, das heißt auch soziale Demokratie bzw. soziale Republik. Man kann sagen, wenn die Menschen schon keine Jobs haben, dann sollen und wollen sie wenigstens wählen können. Der Kapitalismus induziert jedoch nicht nur die Notwendigkeit von Demokratie, sondern er verunmöglicht Demokratie auch zugleich. Denn Demokratie im bürgerlichen Sinne, im Sinne des bürgerlichen Liberalismus, verstanden als Selbstbestimmung über das individuelle und kollektive Leben, stieß an eine Grenze. Die Krise der bürgerlichen Gesellschaft erfordert, dass die Gesellschaft unausweichlich politisch beherrscht werden muss. Ich kann sagen, Demokratie wurde im Kapitalismus selbst widersprüchlich. Demokratie ist Bonapartismus. Okay, dann gehen wir jetzt zum letzten Teil meines Vortrags über, und zwar möchte ich jetzt darstellen, inwiefern das Verständnis von Bonapartismus, inwiefern das bei Marx innerhalb einer dialektischen Konzeption ist, den Bonapartismus zu fassen und daraus dann die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats abzuleiten. Und zwar infolge der Erfahrungen des Scheiterns der demokratischen Revolution nach 1848 wurde Marx überhaupt erst zu Marx. Man könnte sagen, dass diese gescheiterten bürgerlichen Revolutionen überhaupt erst die Bedingung der Möglichkeit für den Marxismus sind. Im Kommunistischen Manifest dachten Marx und Engels noch, dass der Sozialismus durch demokratische Revolution hätte erreicht werden können. Von Diktatur des Proletariats hier noch keine Rede. Ich glaube, es wurde Ende 1847 geschrieben und ist dann Anfang 1848 veröffentlicht worden. Die demokratische Revolution, so dachten Marx und Engels, führte zur Auflösung des Kapitalismus und zum Absterben des Staates. Aber, sodass der Austausch von Arbeit als gesellschaftliche Vermittlung durch die demokratisch-politische Revolution obsolet geworden ist, trat der bonapartistische Staat über und gegen die Gesellschaft und forcierte eine Lösung, die zugleich in jedermanns und in niemandes Interesse lag. 1848 liefert den Beweis dafür, dass es nicht ausreicht, einfach eine parteiliche Mehrheit im Parlament zu ergattern, sondern es bedurfte eben des Ergreifens der Staatsmacht. Warum? Die Krise der bürgerlichen Gesellschaft besteht im Anachronismus von im bürgerlichen Recht festgeschriebenen bürgerlichen Austauschbeziehungen und den industriellen Produktivkräften. Hier kommt dem Staat die Funktion zu, dieses bürgerliche Recht durch Exekutivgewalt weiterhin am Leben zu halten. Das bürgerliche Recht ist selbst widersprüchlich geworden und muss vom Staat gemanagt werden oder am Leben gehalten werden. Demokratische Partizipation würde also bedeuten, eine bloße Interessengruppe innerhalb des Staates vorzubilden. Man könnte vielleicht im Interesse der Arbeiter die ein oder andere Reform durchsetzen, stieß aber alsfalls an die Grenzen des bürgerlichen Rechts. Daraus entspringt dann für Marx die Notwendigkeit der Abspaltung des Proletariats von den bürgerlichen, liberal-demokratischen Kräften und die Notwendigkeit des unabhängigen Kampfes des Proletariats unter der Führung der Sozialistischen Partei für die Diktatur des Proletariats. Es ist die Aufgabe der Diktatur des Proletariats, den unvermeidlichen Bonapartismus des kapitalistischen Staats und seiner Politik aufzugreifen, zu transformieren und somit zu überwinden. Bonapartismus wird dabei nicht einfach geleugnet, sondern tatsächlich in seiner historischen Notwendigkeit begriffen. Er wird jedoch erkannt als ein weder natürliches noch transhistorisches, sondern vielmehr als ein historisch spezifisches Phänomen der Krise der bürgerlichen Gesellschaft im Kapitalismus. Als ein Phänomen, das im Sozialismus überwunden werden muss. Die Diktatur des Proletariats ist zu verstehen als die Bedingung der Möglichkeit, diese Krise lösen und den Staat absterben lassen zu können. Es ist die Aufgabe des Proletariats und seiner Partei, selbst im bonapartistischen Sinne die politische Macht zu übernehmen und mit Hilfe des Staates die selbstwiderstehende Gesellschaft zu führen. Wir können die Diktatur des Proletariats also bezeichnen als kritischer Bonapartismus, als ein, wenn man so will, seiner selbstbewusster Bonapartismus. Die Diktatur des Proletariats ist der kapitalistische Staat, der bewusst seiner Selbstüberwindung im Sozialismus macht. Sie wird die höchste und intensivste Form des Bonapartismus sein, aber eben eine, die intendiert, unmittelbar mit der Selbstüberwindung zu beginnen, abzusterben. Man kann sagen, der einzige Weg aus dem Bonapartismus verläuft durch ihn hindurch. Wenn Marx von der Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats spricht, so meint er, dass die Transition von Kapitalismus in den Sozialismus durch eine Klasse, nämlich das Proletariat, vollzogen werden muss. Das Proletariat muss das Management der Gesellschaft übernehmen. Damit eröffnet sich dann die Möglichkeit, den immanenten Widerspruch der Gesellschaft bewusst und lenkbar zu machen. Man kann hier beispielsweise an die Notwendigkeit der rationalen Planung der Produktion denken. Allerdings kann das Proletariat diese Widersprüche nicht einfach auf einen Schlag obsolet werden lassen durch politische Machtergreifung, aber es ergibt sich so die Möglichkeit, diesen Widerspruch zu politisieren und auf dieser Grundlage dann zu überwinden. Marxisten glaubten deshalb nicht, dass eine geplante Produktion der Weisheit letzter Schluss sei, dass es keine finale Stufe sei, aber als eine riesige kapitalistische Fabrik wäre es möglich, sich des Selbstwiderspruchs der Produktion in der Praxis bewusst zu werden, den Widerspruch fühlbar zu machen. Die Diktatur des Proletariats ist nicht identisch mit Sozialismus, das ist wichtig, vielmehr ist sie ein aus marxistischer Sicht notwendiges Mittel zum Zwecke des Fortschreitens in den Sozialismus. Ihre Basis ist weiterhin der Kapitalismus selbst, sie ist einfach nur die notwendige nächste Stufe der Geschichte. Unter den Bedingungen der Diktatur des Proletariats wäre es dann nicht länger die Frage, ob Sozialismus, sondern wie Sozialismus. Die Diktatur wird geprägt sein von fortbestehenden sozialen Konflikten und politischen Kämpfen zwischen konkurrierenden sozialistischen Parteien und auch zivilgesellschaftlichen Kämpfen. Hier kann man zunehmend auf Lenin sagen, dass das eines seiner zentralen dialektischen Einsichten war, dass in der Diktatur des Proletariats die Widerrate der bürgerlichen Gesellschaft nicht einfach negiert werden können, sondern vielmehr zur Vollendung getrieben werden müssen. Das heißt, es muss sich durch diese Widersprüche immanent hindurchgearbeitet werden. Deshalb auch Lenins Insistenz auf die Notwendigkeit der Nichtidentität von Staat, Partei und Klasse. Er wollte die Möglichkeiten Politik innerhalb der Arbeiterklasse gewährleisten. Der Zweck der Diktatur des Proletariats ist es, den Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft im Kapitalismus manifest werden zu lassen und damit überwindbar zu machen. Sozialisten trachten danach, die demokratische Revolution so weit vorzutreiben, dass die bürgerlichen Verhältnisse nicht reproduzierbar sind, sondern notwendigerweise auf einer höheren Stufe, auf einer neuen Basis konstituiert werden muss. Wir können sagen, der bonapartistische Staat deutet also über sich selbst hinaus. Es ist nicht nur das Klasseninteresse der Kapitalisten, sondern der bonapartistische Staat drückt immer die selbstwidersprüchlichen Bedürfnisse der gesellschaftlichen Totalität aus, des totalen Kapitals. So deutet er auf die vermittels proletarischen Sozialismus sich vollziehende Revolution, auf die Diktatur des Proletariats, die, um den Sozialismus erreichen zu können, absterben muss. Das heißt, tatsächliche geschichtliche Notwendigkeit des Staates überwinden. Bei Platypus verstehen wir Lenin und Lukács folgend die Partei des proletarischen Sozialismus als das unverzichtbare Instrument des kritischen Bonapartismus. Das heißt, als Mittel der Realisierung der geschichtlichen Notwendigkeit bonapartistischer Politik im Kapitalismus. Aber mit einem adäquaten Selbstbewusstsein und einem selbstwidersprüchlichen Charakter, der über sich selbst hinausdeutet, zum Sozialismus. Heute selbstverständlich muss man konstatieren, dass all das völlig unvermittelt ist und nicht viel mehr als eine leere Spekulation. Danke. Danke, Flo. Also ich würde einfach ganz kurz zu dem letzten Punkt betonen. Also diese Idee von einer Partei, die ein soziales Problem also angreift und dann löst und dann wieder zurück zu der Gesellschaft fließt, das ist also die bürgerliche Vorstellung. Die Idee, dass wir permanente Parteien hätten, also die einfach dauernd an die Markt, also die Gesellschaft managen, das ist ein Post-48-Phänomen und das markiert so quasi eine Unfähigkeit, wie Florian das ausgedrückt hat, also die bürgerliche Gesellschaft sich zu regulieren. Kurz dann, also das war so quasi eine abstrakte Erläuterung des Begriffs und ich wollte kurz historisch eingehen, ganz kurz in dem, was genau, also nach 48 in Großbritannien stattfindet, weil wir kennen uns ziemlich gut, also was in Paris und so Berlin, Wien, Frankfurt, Italien, aber in Großbritannien, also ja. Yeah. Und es gibt also drei Punkte da. Erstens, also man hat also die Chartist-Bewegung, also die waren also aus der industriellen Arbeiterklasse entstanden, die das allgemeine Wahlrecht forderten. Also das ist the Charter. Und Marx sieht da, dass mit dieser Charterbewegung und die Arbeiterklasse, dass also auf der anderen Seite von ihnen steht, was sozusagen also die Manchester-Schule zu nennen ist. Und die Manchester-Schule hätte gern, dass England, also ganz England, einfach wie eine Fabrik also betrieben wäre. Bloß im Blick auf Effizienz, Angebotsnachfrage, Kosten-Nutzen-Bilanz und in einem Sinne, dass die Tories und Whigs einfach, you know, in die Geschichte verlassen werden. Aber also auch die Manchester-Schule, also sie, die Frage nach der Erweiterung des Wahlrechts, also ist nur so weit, wie es ihre eigenen Interessen also deckt. Der Grund, warum Marx also diese quasi Verbindung zwischen die Chartist-Bewegung und die Manchester-Schule also fordert, einsieht, also will, ist, dass das dann diese Kapitalarbeit-Frage ganz am klarsten hervorstellen würde. Das ist natürlich nicht, was passiert ist. Stattdessen sehen wir eine gewisse Art von Regression, wo, wie gesagt, also die bürgerliche Revolution, also die bürgerliche Führer der Revolution, wie ihre eigene Revolution verraten und das also nur auf eine konservative Weise fortsetzen. Also was passiert ist, dass sie versuchen, eine nationale Oppositionspartei, also gegen die Tories und die Whigs, die beide aristokratische Parteien sind, sie versuchen, eine nationale Partei zu gründen, die aus like, ehemaligen Chartisten, die nach Respektabilität anstreben und also radikalen Whigs. Also die Whig-Partei, das ist also sehr tiefer in der bürgerlichen Revolution, war es ja eine radikale revolutionäre Partei, aber in der industriellen Revolution werden sie konservativ in dem Sinne. Aber hier schreibt Marx dazu. Was aber aus all diesen elenden Kompromissen und Abtrünnigkeiten, all diesem Jagen nach schwächlichen Vorteilen, diesen Schwankungen und Quacksalbereien zur Evidenz hervorgeht, ist, dass Catilina vor den Toren der Stadt steht, dass ein entscheidender Kampf sich vorbereitet, dass die Opposition weiß, wie unpopulär, wie unfähig zum Widerstand sie ist und dass alle Versuche, neue Verteidigungszentren zu schaffen, in einem Punkte wenigstens übereinstimmen, in einer Politik des Zurückziehens. Die Nationalpartei zieht sich von der Charta auf das allgemeine Wahlrecht zurück. Joe Hume von allgemeinem Wahlrecht auf die geheime Abstimmung, ein Dritter von der geheimen Abstimmung auf die gerechtere Wahlkreiseinteilung und so fort, wie wir endlich bei John Russell anlangen, der kein anderes Lösungswort auszugeben hat als den bloßen Namen der Demokratie. Lord Russells Demokratie, also erster Chef der Whigs, Lord Russells Demokratie wäre eigentlich der Gipfel der Nationalpartei, der Humanischen Volkspartei und aller anderen Scheinparteien, falls eine von ihnen wirklich etwas von Lebensfähigkeit in sich hatte. Und so für Marx ist klar, dass diese Forderung nach dem Charter, dem allgemeinen Wahlrecht, selbst ein politisches Mittel zur Lösung der sozialen Frage von Lohnarbeit und Kapital ist. Also laut Marx, die Demokratie bedeutet auch nichts aus die verkörperten Ansprüche der Bourgeoisie, des industriellen und kaufmännischen Mittelstands. Und das bedeutet, was diese Demokratie eigentlich ist, die Zunahme des Reichtums, die Zunahme der Intelligenz dieses Reichtums und seine Ansprüche, die Regierung durch die öffentliche Meinung und durch gesetzliche Werkzeuge zu beeinflussen. So, statt des allgemeinen Wahlrechts, also statt dem Charter, und was tatsächlich zustande kommt, ist diese Neuausrichtung von den regierenden Parteien, also von den Tories und den Whigs. So die Tories, die sind Großlandbesitzer, mehr oder minder, also die vertreten die Großlandbesitzer, und die Whigs, die waren die ältere, also Seekommerz, das erste britische Imperium. Und was zustande kommt, also ist das, also vor die letzten 40, 50 Jahren bis 46, also haben sie eine protektionistische, also eine Tarifpolitik, eine Zollpolitik, das zugunsten der Großlandbesitzer. Okay? Es wird teurer, also Getreide zu importieren und das schmerzt die Arbeiterklasse, die das so teuer, und die Freihandler, also die Export-Import-Leute. Also, und was tatsächlich passiert, ist, dass innerhalb, also es wird eine Gruppe von Tories, die Peelites, der Typ ist John Peel, und die Peelites sind Tories, die dann Freihandel wird. Und nach dieser Wende, so ist die regierende Konsens Freihandel. Also das ist so, was Marx dann jetzt also Freihandel-Imperialismus nennt. Und das ist die materielle also Kehre quasi, also nach 48. Aber müssen wir uns erinnern, um diese Freihandel-Kehre zu machen, müssen wir jetzt also neue das Steuersystem verändern. Wenn wir eine direkte Steuer haben, das heißt, dass also wir das Land und das schon existierende so Einkommensquellen also besteuern. Eine indirekte, das ist eine Steuer auf die Produktivität selber, also für die Kaufmann, also Konsumenten, also Export, Import und so weiter. Und hier Marx. Und ich soll auch erwähnen, dass, ja, ich komme später dazu. Hier Marx. Es fragt sich also, wie können die industrielle Klasse Englands, die durch das Freihandelssystem zur Annahme des Systems der direkten Besteuerung gezwungen sind, dieses einzuführen, ohne öffentlichen Unwillen zu erregen oder ihre eigenen Lasten zu erhöhen? Nur auf dreierlei Art. Erstens, wenn man die öffentliche Schuld angreift. Aber das wäre eine Vergewaltigung des öffentlichen Kredits, eine Konfiskation, eine revolutionäre Maßregel. Zweitens, wenn man hauptsächlich die Grundrente besteuert. Aber auch das wäre ein Eingriff ins Eigentum, eine Konfiskation, eine revolutionäre Maßregel. Drittens, wenn man die Kirchengüter wieder zurückfordert. Aber das wäre wieder ein Angriff auf das Eigentum, Konfiskation, eine revolutionäre Maßregel. Ich resümiere also. Der Freihandel drängt nach dem System der direkten Steuern hin. Die direkte Besteuerung schließt revolutionäre Maßnahmen gegen die Kirche, die Grundbesitzer und Besitzer von Staatspapier in sich. Diese revolutionären Maßregeln bedingen ein Zusammengehen mit der Arbeiterklasse und dieses Zusammengehen beraubt die englische Bourgeoisie der Hauptvorteile, die sie vom Freihandel erwartete, nämlich der unbegrenzten Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. Und dieses, also Freihandelssystem, also das ist genau, like, also die, also von 1848 bis mehr oder minder den, also amerikanischen Bürgerkrieg und den Franco-Preußischen Krieg, also das ist die Zeit, der Zeitalter von like liberalen Kapitalismus, also Freihandel, Imperialismus. Und wir sehen da eine tatsächliche Quantität, also Order of Magnitude größere Ergänzung von Produktivität und globalen Handel. Ich will dann, was dann kurz, also der britische Bonaparte dann für Marx ist dieser Typ Lord Palmerston, der er ist so quasi das erste, like der, also er kann sehr gut zu den Leidenschaften der Massen spielen und in das im Namen der Revolution. Also er ist offiziell gegen kontinentalen Absolutismus, aber dann mit der anderen Hand macht er immer diese konservative Deals quasi, um Ordnung in Europa zu halten. Und das wird also der Ursprung des ersten, also der Crimean Kriegs. Und er ist auch so quasi der Anfang des like Deep State. So like was dürfte das Publikum so wissen? Und also er ist der erste Typ, der Louis Bonaparte in Paris anerkennt, also vor parlamentarischen also Autorisierung. Und er ist der Typ, der auf der Seite der Confederacy, also den Südstaaten in den amerikanischen Bürgerkrieg eintreten will, bis die englische Arbeiterklasse das bestreitet. Aber ja, also ich wollte nur so diese kurze, also ja, wie diese Bonapartismus-Phänomenen in verschiedenen Orten. Aber ja, lass uns das jetzt eröffnen zu Fragen. Also stell irgendwelche Fragen, entweder abstrakt oder konkret. Ja. Ja, danke, Clint. Du hast es ja schon gesagt, also gerne raus mit allen möglichen Fragen. Ihr könnt euch unmuten oder die Chatbox benutzen, wenn euch das lieber ist. Also macht es Sinn, was Florian gesagt hat, also hinsichtlich dieser Idee, dass der Staat muss sich also verständigen und gegen irgendwelche Teile der Gesellschaft richten können, um die Gesellschaft am Leben zu halten? Also der Staat kann so gut gegen die Kapitalisten, so gut gegen die Arbeiterklasse, für die Arbeiterklasse, für die Kapitalisten, für die Clownbauern, für... Also es ist etwas, das in diesem Sinne über die Gesellschaft steht. Aber im Namen der Weiterhalten der Gesellschaft. Ich hätte ganz kurz eine Frage, und zwar zu Kapitalismus, Diktatur des Proletariats und Sozialismus. Also Kapitalismus managt den kapitalistischen Widerspruch und diese Aufgabe soll dann die Diktatur des Proletariats übernehmen. Und ihr habt, oder Flo hat dann eine Unterscheidung gemacht zwischen Diktatur des Proletariats und Sozialismus. Und ich frage mich, inwiefern spielt, also wie ist das Verhältnis von Kapitalismus und Sozialismus erstmal auf der Ebene der Diktatur des Proletariats und dann im Sozialismus. Also ist Sozialismus quasi die Phase, wo Kapitalismus schon abgeschafft ist, oder quasi ist Sozialismus die Phase, wo die Krise der bürgerlichen Gesellschaft gemanagt wird? Ja, ich würde sagen, dass der Sozialismus in gewisser Weise auch die Vollendung des Kapitalismus ist. Also, oder kannst du nochmal, was war nochmal deine letzte Frage? Ja, also was die Aufgabe der Diktatur des Proletariats und was die Aufgabe von Sozialismus im Blick auf die Überwindung von Kapitalismus ist, sprich, ob erst Diktatur des Proletariats, dann Sozialismus oder inwiefern das sich miteinander vermischt und was dann da der Unterschied wäre, beziehungsweise die Gemeinsamkeiten im Blick auf das notwendige Management der kapitalistischen Widersprüche. Ja, also das ist der Punkt. Also auf jeden Fall zuerst Diktatur des Proletariats. Ich würde sagen, das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass überhaupt Sozialismus hergestellt werden kann. Das heißt, also Sozialismus würde ich dann verstehen als letztlich die Verwirklichung der im Kapitalismus, der vom Kapitalismus hervorgebrachten Potenziale. Und die Diktatur des Proletariats ist eben ein notwendiges Mittel, um den Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft im Kapitalismus bewusst managen zu können. Wenn die Diktatur des Proletariats nicht an die Macht kommt und einfach bürgerliche Parteien weiterhin Macht innehaben, dann wird dieser Widerspruch nicht überwunden oder nicht bewusst überwinden oder so, sondern er wird einfach reproduziert nach irgendeiner Krise wieder. Und vielleicht, die soziale Frage ist leitend. Also die soziale Frage ist also like den Kapitalismus inhärent. Und diese soziale Frage könnte Sozialismus werden. Weitere Fragen? Also, vielleicht was zu Demokratie oder gesetzliche Mittel? Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Also Flo hat eben ausgiebig darüber gesprochen, dass das klassisch liberale Staatsverständnis eines ist, dass die Gesellschaft dem Staat übergeordnet ist, beziehungsweise dass der Staat nur quasi Dinge, die die Gesellschaft nicht selbst übernehmen kann, quasi übernehmen soll. Also im Kapitalismus dazu kommt, dass die Gesellschaft überstülpt und das mehr oder weniger die Frage, ich hoffe, man kann mich hören. Mehr oder weniger die Frage, und was dagegen zu tun ist. Vielleicht könnte einer von euch beiden nochmal was dazu sagen, was die Kontinuität irgendwie von einem klassisch-liberalen Staatsverständnis ist, ganz kurz und knapp, im Vergleich zum Marxismus. Das wäre so grob meine Frage. Also ich würde sagen, wenn Marx Bonapartismus kritisiert, dann macht er es mehr oder weniger aus einer liberalen Perspektive. Also ich würde sagen, seine Kritik am Bonapartismus ist letztlich Marx-Liberalismus. Das heißt, ich würde schon sagen, dass es in gewisser Weise in einer Kontinuität steht mit dem Liberalismus, also der Marxismus in gewisser Weise in einer Kontinuität steht, nur er kennt eben den Selbstwiderspruch der Verhältnisse und sieht, dass der Liberalismus auf kapitalistischem Boden liberale Demokratie nicht mehr in dem Sinne verwirklicht werden kann, sondern eben über sich selbst hinausgetrieben werden muss, um wirklich die Bedingungen zu schaffen, dass das verwirklicht wird. Und das heißt also, wir müssen verstehen, dass die bürgerliche Revolution selber man kann sagen, eine globalen, einen historischen Sklavenaufstand ist. Also Bauernaufstand. Also in dem Sinne, dass also der Staat vor der bürgerlichen Gesellschaft ein quasi like, also ich bin König, also oder ich bin like Adelmann oder ich bin der Raj von Indien oder was auch immer. Und like alle meine Subjekte sind like mein Eigentum. Ja? Die bürgerliche Revolution war dagegen. Die bürgerliche Revolution hat gesagt, nein, der Staat ist verantwortlich zur Gesellschaft. Der Staat steht unter der Gesellschaft. Also, der Staat ist bloß der Ausdruck des allgemeinen Willens von der Bevölkerung und der Tauschverhältnisse. Was passiert dann ist, dass Marx erkennt in 1848, dass der Staat wieder diese also exekutive Gewaltfunktion hat, aber nicht in einem vormodernen Sinne. Es ist reine exekutive Gewalt, keine mythologische Trappings. Es ist bloß da, um die Gesellschaft jetzt am Leben zu halten. Kannst du vielleicht vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, nochmal erläutern, warum auch die Demokratisierung oder allgemeines Wahlrecht an diesem Problem nichts ändert? Du hast ja über Großbritannien in dem Zusammenhang gesprochen. Also warum ist das allgemeine Wahlrecht keine Lösung für dieses von dir formulierte Problem der Exekutivgewalt? Denk daran, was die Massendemokratie ist. Also das heißt nicht, dass die Leute like tatsächlich like mehr also fähig sind in der Gesellschaft also zu partizipieren, teilzunehmen. Also die Massendemokratie heißt, dass wir eine Parteistruktur haben, eine repräsentative Parteistruktur haben, die mehr oder minder öffentliche Meinung managt hinsichtlich irgendwelcher verkürzte also Interessekämpfe, die hervorkommen. Ich meine, also die Democratic Party in den Vereinigten Staaten ist das perfekte Beispiel dafür. Also man kann, also ja, alle dürfen wählen, aber also was, wozu darfst du wählen? Also hinsichtlich, was tatsächlich möglich ist innerhalb der gewissen Phase des kapitalistischen Rahmens. Also Wählen ist ganz nett in Abstrakten, aber wir müssen verstehen, was das konkret historisch bedeutet hat. Also dieses ganze Auftreten von einer Massendemokratie, von dieser politischen also Vertretheit in einer Demokratie, war eine Antwort auf die industrielle Frage. Also es ist in Hinsicht darauf. Also denk daran, wir sind hier alle in diesem Rahmen in einer netten Gesellschaft. Und solange wir alle miteinander gut also austauschen und so Gute bekommen und Freizeit haben, like, who gives a crap, like, wer der Staatsmarkt hat oder was auch immer. Also ich bekomme mich darum, ich mag diesen Punkt so, like, vulgär, wie ich das gerade tue, aber das ist gerade wo like, also ein liberaler Historiker den Unterschied also stellen würde. Man würde, also dieser Typ, also Gareth Stedman Jones, ich lese gerade sein Buch, also Karl Marx, Greatness and Illusion. Und er sagt ganz klar, was wollten die Arbeiter in Paris 1848? Die wollten politische Vertretheit. Okay, die wollten, also in dem Sinne, das parlamentarische Bonapartismus, das Ende des 19. Jahrhunderts ist. Nicht die soziale Frage. Aber da, wenn du das like, konkret anguckst, was sind diese politischen Parteien, die sind bonapartistische Managers von kapitalistischer Krise. Das ist so Interesse Agglomerates. Okay, gibt es vielleicht doch noch andere Fragen? Wie gesagt, ihr könnt auch die Chatbox benutzen für Florian und Clint. Aske hat eine Frage. Did you say May? Call-out culture. I have like a double disadvantage because I just got here and also I don't really understand what you're saying, so. Okay. No questions from me. All right. That's totally fine. Okay. Dann würde ich vielleicht sagen, machen wir hier einen Abschluss. Ich würde gerne nochmal darauf verweisen, dass wir noch eine Veranstaltung haben. Den Link findet ihr auch auf Facebook beziehungsweise über den E-Mail-Verteiler, falls ihr auf dem seid, kurz vorher beziehungsweise jetzt schon. Dort wird es um Reform, Revolution und Resistance gehen. Und ansonsten, ihr könnt mir nochmal eine E-Mail schreiben, wenn ihr Interesse daran habt, weiter zu verfolgen, was wir an Lesekreisen und anderen Aktivitäten hier in Leipzig und auch außerhalb machen. Dann packe ich euch auf den Leipziger Verteiler. Und ihr werdet über diese Sachen informiert. Genau, ich glaube, das ist eigentlich alles, was noch zu sagen wäre. Und dann würden wir uns natürlich sehr freuen, noch Leute wiederzusehen heute Abend. Sagt schon in zwei Wochen.